habe dich so viel zu fragen. Ich brauch dazu die ganze Nacht. Ich habe dir so viel zu sagen, bis morgen früh um 8. Wenn wir heute Nacht nach Hause gehen, sag mir nicht gleich auf Wiedersehen, sonst bin ich wieder bis morgen allein. Muss das denn sein? Sag bitte nein. Wenn wir heute Nacht nach Hause gehen, sag mir nicht gleich auf Wiedersehen. Schau mich erst an und sag mir dann, was man nur nachts sich sagen kann.